إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Wir haben jetzt, alhamdulillah rabbil alamin, bis zur 7. Frage gemacht in diesem Buch. Wer sagt mir den Namen vom Buch? Wie das heißt, das Buch, das sollte jeder jetzt mittlerweile wissen. Bilal? Genau. Das Buch heißt 200 Fragen und Antworten zur islamischen Aqida. Und wie heißt der Autor? Wie heißt der Autor des Buches? Imam Hafiz bin Ahmad al-Hakami. Von diesem großartigen Gelehrten gehen wir gerade das Buch durch. Und liebe Geschwister, ich bitte euch, dass ihr dran bleibt, weil wir nicht das Wasser reingehalten haben, wie es in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Warum nicht? In der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da wussten die Leute, was der richtige Weg ist. Aber wir haben jetzt mittlerweile eine Zeit erreicht, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, wie viele Gruppen werden es sein, die in seiner Umma vorherrschen werden. Na, wie viele Gruppen werden es sein im Islam? 73 Gruppen. Eine Frage. Sind sie alle auf dem richtigen Weg? Antwort? Nein. Antwort nein. Also heißt das für dich, dass du nach dem richtigen Weg streben musst, ja oder nein? Okay? Du musst nach dem richtigen Weg streben. Welcher ist der richtige Weg? Das ist jetzt die Frage. Welcher ist der richtige Weg, den wir bestreiten müssen, damit wir am Tage der Auferstehung erfolgreich sind? Und seid euch sicher, derjenige, der eine falsche Aqida hat, der eine verdorbene Aqida hat, seine Taten werden nicht angenommen. Also, was heißt das für uns? Dass wir den richtigen Weg bestreiten müssen in der Aqida und demnach folgen, damit wir auch am Tage der Auferstehung diese Taten, die wir gemacht haben, anerkannt von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, liebe Geschwister. Und daher lernen wir auch die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'a, von der erretteten Gruppe am Tage der Auferstehung. Und sie werden die einzigen sein, die errettet sein werden am Tage der Auferstehung. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, welches ist die richtige Gruppe? Welches ist die errettete Gruppe? Welches ist die Gruppe, die nicht in das Höllenfeuer gehen wird? So sagte er, ما أنا عليه وأصحابي, auf der ich und meine Gefährten sich befinden. Und in einer anderen Überlieferung, heute. Bedeutet, damals war die Religion das, was sie auch heute sein sollte. Aber leider wurde im Laufe der Zeit sehr viel von den Menschen geändert, weil sie denken, dass es eine bessere Religion gibt als die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, liebe Geschwister, für uns Muslime ist es das höchste Ziel, Allah richtig anzubeten, mit dem richtigen Glauben. Mit dem richtigen Glauben. Und der richtige Glaube wird dann verwirklicht, wenn du auch lernst, wie dein Glaube sein muss, an Ahlus Sunnah wal Jama'ah gebunden, an dieser erretteten Gruppe. Dann erst werden deine Taten auch bei Allah subhanahu wa ta'ala einen Erfolg haben. Dieses Büchlein, wenn Allah Azza wa Jal uns die Zeit gibt, werden wir durcharbeiten. Es sind etwas mehr als 200 Fragen in diesem kleinen Büchlein, liebe Geschwister. Und wir werden inshallah ta'ala fortfahren, heute mit der Frage Nummer 8. Kam Shurut al-Ibadah. Wie viele Bedingungen hat die Ibadah? Wie viele Bedingungen hat die Ibadah? Die Ibadah hat drei Bedingungen, wie der Autor hier sagt. Al-Awwal, Sidq, Al-Azima. Die erste Bedingung, nennt der Gelehrte hier, ist der wahrhaftige Entschluss. Ist der wahrhaftige Entschluss. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, so nennt er hier, Ikhlas An-Niyya. Die aufrichtige Absicht. Die aufrichtige Absicht. Und als dritte Bedingung, nennt er Muwafaqa al-Sharat. Das, was mit der islamischen Gesetzgebung der Scharia übereinstimmt. Sprich die Taten nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind drei Bedingungen und wir werden über jede einzelne sprechen. Wie viele Bedingungen hat die Ibadah? Und er sagt drei Bedingungen. Bevor wir zu diesen drei Dingen kommen, die wir gerade aufgezählt haben, erstmal, was ist eine Bedingung? Das sollten wir wissen als Muslime, liebe Geschwister. Und zwar haben wir gelernt, dass die Bedingung ein wesentlicher Bestandteil von einer Sache ist. Eine Notwendigkeit. Die Bedingung ist eine Notwendigkeit von einer Sache. Tayyib, eine Frage. Welche Bedingung hat das Gebet? Zum Beispiel, wer nennt mir eine Bedingung vom Gebet? Eine Vorbedingung vom Gebet. Bunyam. Das Wudu. Okay? Das bedeutet die Waschung. Eine Bedingung von dem Gebet ist die Waschung. Richtig. Tayyib. Im Gebet selber, wer nennt mir eine Säule vom Gebet? Zum Beispiel das Lesen von Sura Al-Fatiha. Tayyib. Das Lesen von Sura Al-Fatiha. Frage. Wenn du kein Wudu hast, ist dein Gebet gültig, ja oder nein? Bunyamin? In der Regel ist es nicht, also ist es nicht gültig. Richtig. Es ist nicht gültig. Und wenn du die Sura Al-Fatiha nicht liest im Gebet, ist dein Gebet gültig? Antwort nein. Tayyib. Beides sind Notwendigkeiten, die wir gerade erklärt haben. Aber was ist der Unterschied zwischen beiden? Ahmed. Das eine findet im Gebet statt, das andere außerhalb des Gebetes. Sehr gut. Das eine ist außerhalb des Gebetes und zwar der Wudu. Das machst du ja, bevor du betest. Also ist das eine Vorbedingung. Und die Sura Al-Fatiha zu lesen, findet im Gebet statt. Dieses ist eine Säule. Das ist der Unterschied zwischen beiden. Aber wenn beide nicht erfüllt werden, so ist das Gebet ungültig. Tayyib, okay. Ich brauche Wudu, damit ich bete. Ansonsten ist das Gebet ungültig. Frage, umgekehrt genauso. Wenn ich jetzt Wudu mache, muss ich dann beten? Ja oder nein? Also ist kein Umkehrschluss hier, oder? Ich brauche Wudu, um zu beten. Das muss sein. Ansonsten ist mein Gebet nicht gültig. Aber Frage, wenn ich Wudu mache, muss ich dann beten? Antwort, nein, ich muss nicht beten. Also der Umkehrschluss ist hier nicht gegeben, liebe Geschwister. Das ist über den wahrhaftigen Entschluss Sidq al-Azima. Wir sollten dazu eine Sache wissen und wir sind immer noch dabei. Und ich fasse jetzt die Fragen zusammen, weil danach wird nochmal einzeln nach diesen Punkten gefragt, die wir jetzt gerade behandeln. Ich fasse dieses gleich alles zusammen, liebe Geschwister. Was ist der wahrhaftige Entschluss? Der wahrhaftige Entschluss ist, dass du die Faulheit unterlässt und deine Trägheit von dir abwirfst, so dass du auch wirklich eine Tat letztendlich vollziehen kannst. So, dass du eine Tat dann auch wirklich vollziehen kannst. Was bedeutet das? Allah Azza wa Jal hat uns eine schwere Warnung im Koran gegeben. Ja, ayyuhal ladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allah, an taqulu ma la taf'alun. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert, a'udhu billah, höchst hassenswert bei Allah ist, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Bedeutet für uns, es reicht nicht aus, dass wir träumen. Es reicht nicht aus, dass wir Wünsche haben. Ich würde dieses und jenes gerne tun. Das reicht nicht aus, sondern der wahrhaftige Entschluss ist, dass du letztendlich auch eine Tat vollziehst. Das ist der wahrhaftige Entschluss, liebe Geschwister. Und der wahrhaftige Entschluss, dazu gehören zwei beziehungsweise drei Dinge. Wenn wir diese Dinge nennen, dann sollte jeder aufpassen. Wir sagen zwei Dinge, weil die eine Sache ist klar. Du wirst nicht gute Taten machen, ohne dass du das Wissen dafür hast. Wird einer jetzt eine gute Tat machen, wenn er nicht weiß wofür? Wird er in der Regel nicht machen, richtig? Also dann lasst uns über die zwei Dinge reden. Das Wissen haben wir abgehakt. Das sollte jeder haben, jeder besitzen, damit er auch eine gute Tat macht. Aber für die Azima, für den wahrhaftigen Entschluss, brauchen wir den Willen und die Fähigkeit. Beide. Den Willen und die Fähigkeit. Ich erkläre das bi-idhnillah ta'ala. Was ist der Wille und was ist die Fähigkeit? Okay. Das eine geht nicht ohne das andere, das sollten wir wissen. Jede Tat kann nur mit diesen beiden Dingen vervollständigt werden. Ansonsten ist dieses keine Tat. Beispiel, ich möchte zum Gemeinschaftsgebet in die Moschee. Aber ich bin so krank, dass ich nicht aus dem Bett herauskomme. So habe ich zwar den Willen, aber nicht die Fähigkeit. Habe ich nicht. Ich habe nicht die Kraft, dorthin zu gehen, aber ich habe den Willen. Frage, ist meine Tat somit vervollständigt worden oder nicht? Antwort? Nein. Nein, ist nicht vervollständigt mehr. Tayyip. Andere Frage. Du hast die Fähigkeit, aber nicht den Willen. Und hier? Du kannst zum Gemeinschaftsgebet gehen, aber du möchtest nicht. Also, wurde die Tat hier vervollständigt? Antwort nein. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Az-Zumar sagt. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala sich einen Sohn nehmen wollen, hätte er ausgewählt, was er wollte von dem, was er erschaffen hat. Hat Allah die Fähigkeit, sich einen Sohn zu nehmen, ja oder nein? Ja oder nein? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Fähigkeit, sich einen Sohn zu nehmen. Aber will Allah subhanahu wa ta'ala das? Er sagt uns, hätte Allah sich einen Sohn nehmen wollen, wäre es sein Wille, sich einen Sohn nehmen zu wollen, dann hätte er genommen, von wem auch immer er will, aus seiner Schöpfung. Er könnte auswählen, von wem er will. Tayyib. Liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, Allah nimmt sich keinen Sohn. Der Sohn hat Ähnlichkeit zu wem? Zu seinem Vater. Hat Jesus Ähnlichkeit zu Allah? Ja oder nein? A'udhu billah, sagen wir. Schaut mal, natürlich, weil der Ursprung und das, was vom Ursprung letztendlich abstammt, es gibt hier eine Beziehung. Es gibt eine Beziehung, die einander ähnelt. Hat Allah Azza wa Jal eine Ähnlichkeit mit irgendeines seiner Geschöpfe? Niemals. Wie schwer sind diese Worte, dass man sagt, Allah Azza wa Jal hätte einen Sohn, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala könnte sich nehmen, wem auch immer er will, aber er möchte sich keinen Sohn nehmen. Insofern, seine Fähigkeit ist da. Seine Fähigkeit ist da, aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte dieses nicht, liebe Geschwister. Es gibt immer so eine neunmal kluge, die kam auch damals schon in der Zeit zu Ibn Abbas radiallahu anhu. Sie haben ihm gesagt, und das ist eine Frage, die die Kuffar den Muslimen stellen, um sie zu verunsichern. Aber sie verunsichern nur diejenigen, die kein Wissen haben. Sie sagen, kann Allah einen Gott erschaffen, der genauso ist wie er? Kann Allah einen Gott erschaffen, der genauso ist wie er? Hier sieht man, dass diesen Leuten leider die Rechtleitung fehlt. Wenn Allah etwas erschafft, was ist es dann? Schöpfung. Was hat das noch mit Gott zu tun? Wallahi, und hier sehen wir, dass diese Leute, liebe Geschwister, keine Rechtleitung haben. Und ihr seht, wenn man im Dunkeln ist und diese Rechtleitung nicht besitzt, wallahi, dann wirst du sogar auf den Gedanken kommen, aus einem Menschen einen Gott zu machen, wie sie es gemacht haben. Mit wem? Mit Jesus. Und das ist das wahre Irregehen, wie Allah Azza wa Jal das sagt im Koran. Wie wir das in Surah Al-Fatiha sagen. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala als Irregehende bezeichnen. Weil sie auch wirklich Irregehende sind. Sie können nicht mal einen Mensch von einem Gott unterscheiden. Und wie schwerwiegend ist diese Sache, dass man dieses nicht kann, liebe Geschwister. Religionsfreiheit, wir dürfen auch dazu sagen, wenn man uns Salafisten nennen darf. Passt auf. Die Fähigkeit und der Wille, beides muss zusammenkommen, damit eine Tat vervollständigt werden kann. Das eine geht nicht ohne das andere. Also, willst du eine Tat vervollständigen, dann brauchst du diese beiden Dinge. Das Wissen, das setzen wir voraus, weil einer wird keine guten Taten machen, wenn er nicht wüsste, was dieses für ihn bringt, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, schaut mal, das ist keine Kleinigkeit, dass du etwas sagst, was du nicht tust. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und er redet über Bani Israel. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Befehlt ihr etwa den Leuten das Gute, während ihr es selber nicht tut? und ihr habt das Buch bekommen, der Rechtsleitung, begreift ihr denn nicht? Das bedeutet, niemals dürfen wir zu den Menschen gehören, zu dieser Gattung, Gruppe von Menschen gehören, die anderen etwas befehlen, was sie selber nicht tun, liebe Geschwister. Und wir sehen das in der heutigen Zeit. Es gibt viele, der sagt zu ihm, bete, Bruder, bete, das Höllenfeuer, A'udhu billah, willst du nicht beten? Wenn du siehst, der betet selber nur Jumma. Oder einer, er sagt, Achi, faste, faste. Und er fastet so, wie es ihm lieb ist. Das sind die Leute, über die diese Eier hier sprechen. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Guckt mal, wie die Salaf-Gelehrten sehr viel Angst hatten bezüglich dieser Eier. Einmal sagte man zu einem Salaf-Gelehrten, man sagte zu ihm, Hadithna, berichte uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat er geschwiegen. Dann hat man ihm nochmal Druck gemacht. Sag uns, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert? Er sagte, was ist mit euch los? Wollt ihr, dass ich zu dieser Eier gehöre? O ihr, die ihr glaubt. Warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Subhanallah, der hatte Angst, ein Hadith zu sagen, in dem etwas befohlen wird und er nicht zu ihnen gehört. Yani, man muss aufpassen, liebe Geschwister. Deswegen, wenn du jemanden einen guten Ratschlag erteilst, dann solltest du selber zu dieser Gruppe gehören, die das auch letztendlich praktiziert. Und das Praktizieren haben wir gesagt. Du musst diese Faulheit von dir ablegen. Du musst diese Trägheit von dir ablegen. Es reicht nicht, dass du dir wünschst und dass du dir Träume machst und denkst, dass du so in das Paradies kommen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Laysa bi amaniikum. Das Paradies ist nicht nach euren Wunschvorstellungen. Tayyib, kommt ein Muslim in das Paradies nur, weil er denkt, es muss so sein, ja oder nein? Antwort nein. Der Muslim kommt nicht in das Paradies nur, weil er sich das so wünscht. Denn dieser Wunsch, liebe Geschwister, ist nur ein Wunsch. Aber der Eintritt in das Paradies erfordert Taten. Und wir haben das in der heutigen Zeit, dass viele sich das Paradies wünschen. Dass viele sich die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala wünschen. Aber im gleichen Zug siehst du nicht, dass ihre Taten mit dem übereinstimmen, was sie auch wirklich sich wünschen. Und das darf bei einem Muslim nicht der Fall sein. Der zweite Punkt, die zweite Bedingung von der Ibadah und der erste Punkt von der Ibadah, Sidq al-Azima, ist keine Bedingung, die die Tat ungültig macht. Aufpasst. Ist keine Bedingung, die die Tat ungültig macht, liebe Geschwister. Aber jetzt kommen zwei Bedingungen, die die Tat ungültig machen, und zwar einmal Al-Ikhlas und auch, dass man die Tat nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen muss. Erstmal Al-Ikhlas. Viele von uns, liebe Geschwister, machen Taten. Taten, bei denen sie davon ausgehen, dass diese am Tage der Auferstehung sie vor dem Höllenfeuer retten werden. Und Allah azza wa jal, er sagt uns im Koran in Surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Und es ist ihnen nichts anderes auferlegt worden. Schaut mal, wie Allah Azza wa Jal das formuliert. Und es ist ihnen nichts anderes anbefohlen worden, auferlegt worden, außer, dass sie aufrichtig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein müssen. Allah Azza wa Jal hat uns dieses auferlegt, dass wir Taten für niemand anderen machen dürfen in der Religion, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Ibadah, eine Dienstleistung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, eine Anbetung gegenüber Allah, darf für niemand anderen gemacht werden, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie sonst bei Allah azza wa jal keine Gültigkeit besitzt, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Insan, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Wir speisen euch nur, für wen? Für das Wohlgefallen Allahs. Weder möchten wir von euch Lohn noch Dank. Das sind die Diener Allahs, dass sie eine Aufgabe, eine Ibadah machen, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal. Die speisen hier nur für das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Weder wollen sie Dank von den Menschen noch Lohn haben, weil sie wissen, dieser Mensch kann sie nicht belohnen, wie wer sie belohnt hat? Allah azza wa jal. Und deswegen machen sie diese Taten für niemand anderen, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal, liebe Geschwister, dass wir leider manchmal nicht so nachdenklich sind, wie wir eigentlich sein sollten. Ich gebe euch ein Beispiel. Du gehst einem Bruder helfen. Beim Umzug. Okay? Und dieser Bruder braucht dich. Jetzt gehst du ihm helfen. Stell dir vor, du hast das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Meistens verlierst du zweimal. Soll ich euch sagen, warum? Weil du bei Allah keinen Lohn bekommen wirst, weil du es nicht für Allah gemacht hast. Und die zweite Sache, dieserjenige, den du hilfst, glaubt mir, die Leute haben schon einen oft enttäuscht im Leben, richtig? Die reden dann noch schlecht über euch. Ja, ich habe ihnen gesagt, nur zwei Waschmaschinen soll er tragen. Der hat dann angefangen rumzuheulen. So redet er dann über dich. Du bist hingegangen, du wolltest ihm helfen und später redet er noch über dich. Subhanallah, schaut mal, beides verloren. Weder hat er Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, noch hat derjenige ihm gedankt, dass dieser sagt, ich bin mit dir zufrieden. Aber egal, deswegen, wenn du das für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hättest, was wäre mindestens geblieben? Hä? Der Lohn von Allah azza wa jalla, auch wenn er noch so schlecht über dich redet. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, derjenige, der dem Bruder eine Last abnimmt, so wird Allah azza wa jalla ihm eine Last wann abnehmen? Am Tage der Auferstehung. Schaut mal, du hättest hier deinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala gehabt. Der Ikhlas ist eine der wichtigsten Sachen, liebe Geschwister. Und kein Muslim darf diesem Thema entweichen. Denn wenn er diesem Thema entweicht, dann entweicht er seinen Taten. Dann möchte er nicht, dass die Taten bei Allah azza wa jalla angenommen werden. Was ist der Ikhlas? Die Gelehrten sagen, an tabtari biqawlik wa amalik wajha Allah ta'ala, dass du mit deinem Wort und mit deiner Tat die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala begehrst. Und hier haben wir ein klares Zeichen, einen klaren Beweis, liebe Geschwister, du darfst nur das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erstreben mit dem, was du sagst oder tust. Niemand anderen darfst du zufriedenstellen als Allah Azza wa Jal. Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, einer der größten Tabi'in und der wissendsten, liebe Geschwister, er sagte, Tarkul amali min ajli nas riya, wal amalu min ajli nas shirk, wal ikhlas an yu'afiyak Allah minhuma. Das Unterlassen einer Tat für Menschen ist Schirk. Und das Begehen einer Tat für Menschen ist ebenfalls Schirk. Und Ikhlas ist, dass Allah dich vor beiden bewahrt. Ich erkläre das. Ist klar, wenn du eine Tat für jemand anderes machst, außer für Allah, ist Schirk. Zum Beispiel, du stehst auf zum Gebet, damit die Leute sagen, MashaAllah, der ist ein Praktizierender, ich werde ihm meine Tochter geben zum Heiraten. Ich war einmal mit einem mit, SubhanAllah, der wollte eine heiraten. Und ich wusste von ihm, er betet nicht. Aber an dem Tag, was hat man gesehen? Hat er gebetet. Hat er gebetet, liebe Geschwister. Ist klar, derjenige, der eine Tat für jemand anderen macht, außer für Allah subhanahu wa ta'ala, wie nennen wir das? Schirk. Das ist der kleine Schirk, nicht der große Schirk, der einen aus der Religion herausbringt. Das ist der kleine Schirk. Man nennt ihn Ar-Riya. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns dieses erklärt hat, dass dieses der kleine Schirk ist. Tayyib. Das ist Riya, der kleine Schirk. Wenn du eine Tat für jemand anderen machst, außer für Allah, dann hast du Riya betrieben und den kleinen Schirk. Und Fudayl ibn Iyad, Al-Fudayl ibn Iyad, radiallahu an, er sagt weiter, und dass du eine Tat unterlässt für die Menschen, ist ebenfalls Schirk. Subhanallah. Dass du eine Tat für die Menschen unterlässt, ebenfalls Schirk. Ein Beispiel. Wir stellen uns auf zum Gebet. Dann kommt ein Bruder und sagt, bete du vor, bete du vor. Er sagt, nein, ich bete nicht vor. Aber warum? Was ist seine Absicht? Damit die Leute sagen, schaut mal, MashaAllah, der hat, was? Der hat Scheu, der fürchtet Allah, der kann diese gigantische Aufgabe nicht übernehmen. Er will sie nicht übernehmen. Also für wen hat er sie unterlassen? Für die Menschen, damit sie über ihn sagen, MashaAllah. Der macht nur Taten, wenn er ganz alleine ist, irgendwo im Urwald. Allahu Akbar, was für ein Mukhlis. Schaut mal, beides unterlässt man, beides macht man für die Menschen. Und Fudayl sagt, Allah, wenn er dich vor beiden bewahrt, dann hast du Ikhlas. Allahu Akbar. Und unsere Vernichtung, liebe Geschwister, unsere große Vernichtung ist, dass wir keinen Ikhlas haben. Wallahi, unsere Vernichtung ist, wenn unsere Herzen mit dem Wohlgefallen der Menschen verbunden sind. Dass wir die Suche nach dem Lob der Menschen erstreben. Und die Furcht, dass die Menschen einen kritisieren und nicht mit einem zufrieden sind. Dass man sich immer fragt, wie man diese Menschen beeindrucken kann. Wie sehen mich die Menschen? Mögen sie mich, wenn ich dieses und jenes tue? Man richtet sein Gesicht in Richtung der Menschen. Wenn er als Imam vorbetet, dann dreht er sich danach um und er erwartet. Er liebt es, er begehrt es, dass die Menschen zu ihm kommen und sagen, MashaAllah, deine Stimme. Das macht sein Herz zufrieden. Er kriegt plötzlich Ruhe in seinem Herzen, weil er nicht abwarten konnte, diese Ruhe zu bekommen. Ich erzähle immer gerne ein Beispiel, damit man auch genau weiß, was ich meine, liebe Geschwister. Die meisten Brüder kennen das. Es gab eine Person, der war einmal in der Moschee. Und dann hat er gebetet. Auf einmal kamen zwei Brüder herein und sie haben sich an der Seite hingesetzt und haben ihm zugehört, wie er gebetet hat. Und der Bruder hatte eine schöne Stimme, MashaAllah. Dann sagte einer von den beiden Brüdern, die sich hingesetzt haben, MashaAllah hat er eine schöne Stimme. Und er hat das gehört und auf einmal wurde seine Stimme melodischer. Auf einmal wurde seine Stimme, was? Melodischer. Ja, und er hat noch mehr gegeben, als das, was er vorher gemacht hat. Und als sie noch weiter geredet haben und gesagt haben, Allahu Akbar, was für eine Stimme, dann dreht er sich um im Gebet und sagt, ich faste heute auch noch. Das ist der Riyah. 100%. Das ist der Ria, 100%, liebe Geschwister. Und diesen darf man nicht begehen, ansonsten wirst du verlieren. Wallahi, ein Mensch, selbst wenn er redet, dann fragt er sich dauernd, gefalle ich jetzt den Menschen oder nicht? Das ist Ria. Und das ist die größte Katastrophe, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala vergessen haben. Und dass unser Herz nicht mit Allah azza wa jal verbunden ist, der uns erschaffen hat. Und der uns mit allem versorgt und uns hilft bei unseren Angelegenheiten, liebe Geschwister, dass wir denjenigen vergessen, der uns einzig und alleine für unsere Taten belohnen kann. Deswegen, bevor wir eine Ibadah machen, sollten wir uns fragen, für wen wir dieses machen. Wenn jemand heiratet, wenn diese Heirat für Allah subhanahu wa ta'ala war, dann wird er für die gesamte Zeit belohnt, in der er verheiratet war. Nehmen wir an, einer ist 60 Jahre verheiratet, der wird für die gesamte Zeit belohnt. Warum? Weil seine Absicht für wen war? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Der wird die gesamten 60 Jahre, wenn der Ärmste so lange durchhalten muss, so wird er belohnt für diese Zeit, in der er verheiratet war, liebe Geschwister. Aber stellt euch vor, einer hat nicht geheiratet für Allah, sondern um sein Gelüst zu befriedigen. Kriegt er ebenfalls diese Belohnung? Antwort nein. Frage, hätte man sich kurze Zeit auseinandersetzen sollen mit diesem Thema, um diesen gewaltigen Lohn zu bekommen, liebe Geschwister? Wallahi, es gibt solche Leute, wenn er heiratet, der heiratet nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern du siehst ihn, der ist total verwirrt und du sagst ihm, Achi, was los? Er sagt, Achi, Fitna. So, ich meine, würdest du denen ein Mädchen geben, ganz im Ernst, ja oder nein? Ja oder nein? Würdet ihr den mit eurer Schwester verheiraten? Was deutet auf diese Person hin? Hä? Der ist nicht in der Lage, was zu kontrollieren? Seine Gelüste. Tayyib. Diese Person, meistens, wenn er heiratet, der heiratet nur aus einem Grund. Aufgrund des physischen Bedürfnisses. Und wir sehen das in der letzten Zeit, walayyadu billah, wie viele Ehen geschieden werden. Möge Allah azza wa jal uns bewahren, liebe Geschwister. Wallahi, schaut, wie gewaltig diese Sache mit der Absicht ist. Wenn man 50 Jahre gebetet hat und du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird es so sein, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht sagt, mein Diener, warum hast du nicht für mich gebetet? Du wirst sagen, ja Allah, ich habe 50 Jahre für dich gebetet. Aber Allah azza wa jal wird dir sagen, du lügst, du hast für die Menschen gebetet. Also hast du für Allah gebetet? Eine einzige Raka'a? Nein. Es ist nicht vorhanden, liebe Geschwister. Deswegen, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt uns in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, Allah azza wa jal, der Segensreiche, er wird am Tage der Auferstehung, wo die Diener für ihre Taten belohnt werden, zu den Dienern sagen, die Riya hatten, die Augendienerei betrieben haben, اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Geht zu denjenigen, die ihr ihnen gegenüber im Diesseits, in euren Taten, Augendienerei betrieben habt. So schaut, ob ihr bei ihnen Lohn vorfindet. Allahu Akbar, Wallahi, was für ein Verlust. Was für ein gigantischer Verlust, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, er wird die Leute zu denen hinschicken, die, für die sie die Taten gemacht haben. Aber von wem sollen sie an diesem Tag belohnt werden, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut, was richtiger Ikhlas ist. Und das lesen wir in Surah Ali Imran, liebe Geschwister, über die Frau von Imran. Rabbi, inni nadartu laka fi batni muharraran. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. O Allah, ich habe in meinem Bauch, was hatte sie in ihrem Bauch, hä? Ein? Was hat sie in ihrem Bauch gehabt? Na? Ein Kind. Und ich habe gelobt, dass ich dieses Kind nur für dich in den Dienst stelle. Muharraran. Was heißt Muharraran? Dieses Wort in den Dienst stelle. Die Gelehrten sagen, خَالِسًا لَا شِرْكَ فِي لِأَحَدْ غَيْرَ اللَّهِ. Es ist eine reine Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala und es ist kein Schirk für irgendjemand anderes Wohlgefallen, außer für das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, liebe Geschwister, die Frau von Imran hat dieses Kind nur für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, damit dieses Kind sich in den reinen Dienst Allah subhanahu wa ta'ala steckt. Allahu Akbar. Schaut mal, die Leute, die verstanden haben, welch großartige Belohnung es für jemanden gibt, wenn er eine Sache mit der reinen Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Sie hatte das Kind und sie wollte es nur für Allah subhanahu wa ta'ala in den Dienst stellen. Und das ist der Ikhlas, der richtige Ikhlas, den wir lernen. Die dritte Bedingung ist, die Tat muss nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht werden. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. Sprich, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala liebt, o ihr Menschen, dann folgt ihm. Folgt dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Allah. Möge Allah Azza wa Jal uns unter ihnen machen. Das sind diejenigen, die folgen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Schritt und Tritt. Die wissen, ich kann die Liebe zu Allah nicht anders erreichen, außer indem ich wen befolge? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah azza wa jalla sagt im Koran, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Und befolgt ihn, wem? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit ihr, was? Recht geleitet seid. Was ist die Bedingung für deine Rechtleitung? Hä? Dass du wen folgst? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal eine Frage. Kannst du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen, wenn du kein Wissen hast? Ja oder nein? Nein. Eine Frage. Wie hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie hat er sein Gebet verrichtet? Wenn eine Person niemals darüber gehört hat, wird er ihm niemals folgen können. Niemals! Woher soll er ihm folgen können, liebe Geschwister, wenn er nicht dieses Wissen sich angeeignet hat? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Das bedeutet, er hat uns verpflichtet, so zu beten, wie er sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Das bedeutet für uns, niemals wirst du ihm befolgen können, wenn du kein Wissen hast. Sind wir uns alle sicher, wir brauchen Wissen, ja oder nein? Okay, eine Frage. Okay, wir wollen uns das Wissen nicht aneignen. Frage, werden wir rechtgeleitet sein? Taib. Noch eine andere Frage. Derjenige, der nicht rechtgeleitet ist, wird er die Barmherzigkeit Allahs erfahren? Derjenige, der nicht rechtgeleitet ist, ist er auf dem richtigen Weg, ja oder nein? Also, wir müssen uns auf den Hosenboden hinsetzen. Alles. Ab jetzt ist die Sache für uns alle erledigt. Du musst was lernen. Und Abu al-Bara kommt und zieht dich aus dem Hause heraus, damit du lernst. Okay? Das sollte bei euch in den Köpfen sein. Wir müssen befolgen. Befolgen und nicht erneuern. Nicht etwas Erfundenes tun, was keine Grundlage in Koran und Sunnah hat. Alles, was man tut, und dieses hat keine Grundlage in Koran und Sunnah, ist eine Bid'ah. So sagen die Gelehrten, kullu muhdathatin fid din bid'ah. Jede neu erfundene Sache im Din ist bid'ah. Und dieses beruht darauf, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Hadith Aisha radiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Derjenige, der etwas in unserer Religion, passt auf, bitte liebe Geschwister, es gibt viele Betrüger und ich erkläre das gleich. Derjenige, der in unsere Religion etwas hereinbringt, was nicht dazu gehört, der gehört abgewiesen. Bedeutet, hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in unserer was? Religion. Nicht in unsere Dunya. Und wir unterscheiden zwischen Dunya und Religion. Taib, eine Frage. Gab es in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Flugzeuge? Antwort? Nein. Gab es nicht. Also, das ist ebenfalls eine Erfindung, aber eine Erfindung aus dem Leben, kein Problem. Im Leben kannst du erfinden, wie du willst. Dieses ist nicht eine Bid'ah. Aber jetzt schaut mal, der Unterschied dazu ist die Ibadah. In der Ibadah, in der Anbetung darfst du nichts tun, außer mit einem Beweis. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. Mach, was dir offenbart worden ist. Als Befehl, ja oder nein? Darf der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas anderes tun, als das, was ihm offenbart ist? Was heißt das für uns? Das bedeutet für uns, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Aufgabe bekommen hat, nichts anderes zu tun, außer das, was er von wem bekommen hat? Von Allah azza wa jal. Und er sallallahu alaihi wa sallam war das Vorbild für uns. Allah hat ihn als Gesandten zu uns geschickt, damit wir ihm nachmachen. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ Uswatun Hasana. Und im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Das bedeutet, du musst ihn nachmachen, sallallahu alaihi wasallam. Niemand darf in der Religion befolgt werden, außer Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, dann heißt es, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Einzig, ja oder nein? Ja. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Niemand darf befolgt werden, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, okay. Du sagst mir jetzt, ja, ich habe da so meinen Lieblingsgelehrten. Ich befolge ihn. Frage: Dürftest du deinen Gelehrten befolgen, wenn er dir keinen Beweis aus Koran und Sunna bringt? Ja oder nein? Nein. Klar, oder? Du dürftest deinen Gelehrten nicht befolgen. Das hat nichts damit zu tun, dass du eine, was zu ihm hast, eine Sympathie oder eine Liebe. Das hat damit zu tun, ob er dir mit Beweisen kommt, aus Koran und Sunna. Und du befolgst ihn nur für dieses, dass er dir Beweise bringt aus Koran und Sunna. Ansonsten dürftest du ihn nicht befolgen. Das ist unsere Religion, liebe Geschwister. Und wir lieben unsere Gelehrten. Warum? Weil sie uns an was näher bringen? An Koran und Sunnah. Ha, jetzt habt ihr, liebe Geschwister, den Schlüssel des Verstehens, dass wir jetzt richtig begreifen, unsere ganze Liebe, unsere Sympathie, unsere Befolgung richtet sich nur an das, was mit Koran und Sunnah verbunden ist. Tayyib, schaut mal die Salaf-Gelehrten, wie sie gewesen sind. Abu Bakr as-Siddiq sagte, innama ana muttabi' wa lastu bimubtadi'. Wahrlich, ich bin nur ein Befolger und nicht ein Erneuerungsträger. Allahu Akbar. Wer hat die Religion am besten verstanden? Die Sahaba radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu. Er sagte, als er einmal beim Tawaf war und er hat den schwarzen Stein vor sich gehabt, er sagte, Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Er sagte, ich weiß, dass du nur ein Stein bist. Er redet mit dem Stein. Ich weiß, dass du nur ein Stein bist, der keinen Schaden anrichten kann und auch keinen Nutzen. Und wenn ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dabei gesehen hätte, wie er dich geküsst hat, so hätte ich dich nicht geküsst. Befolgung, ja oder nein? Befolgung. Schaut mal, subhanallah, er sagt selber, ich weiß, dass du ein Stein bist. Weder habe ich einen Schaden an dir, noch einen Nutzen. Aber weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, also hat Umar ihn dabei gefolgt. Und das ist die Befolgung. Das ist die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht, dass du nach deinem eigenen Kopf handelst, liebe Geschwister. Auch sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafitum. Befolgt und erneuert nicht. Ihr habt genug. Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten, dass sie heute nicht die Sunna akzeptieren? Du bringst einen 99 Sunna. Aber was möchte er die? Die Bid'ah. Schaut mal, subhanallah. Du bringst einen Sheikh, der Unterricht macht. Unterricht machen ist Sunna? Ja oder nein? Ist Sunna. Kommen sie oder nicht? Die kommen nicht. Aber subhanallah, wenn der Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dann mieten sie Hallen. Für wie viel Euro? 10, 15.000 Euro und kein Problem. Da kommen Tausende von Menschen und man gibt aus und man spendet. Man spendet für was? Für Bid'ah. Und man macht letztendlich eine Sache, die mit tausendmal Haram zu tun hat, nur um etwas zu tun, wallahi, was ihnen keinen Lohn bringen wird. Schaut mal, liebe Geschwister, unser Herz muss hängen an der Sunna und nicht an der Bid'ah. Und Ibn Umar radiallahu anh sagte eines der schönsten Sätze, er sagte, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Allahu Akbar. Was für eine gigantische Aussage von Ibn Umar. Weil das ist das, was die Leute dir immer sagen. Jede Bid'ah ist eine Irreführung. Und wir wissen, jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Jede Bid'ah ist eine Irreführung. Und auch wenn die Leute es als etwas, als etwas Schönes sehen. Was sagen dir die Leute, wenn du ihnen sagst, mach diese Tat nicht? Die sagen dir, es ist doch was Schönes. Schön für wen? Für wen? Für Allah. Wenn Allah das schön findet, dann müssten wir das wo wiederfinden? Haben wir schon gelernt? Hä? In Koran und Sunna. Dann könnten wir sagen, Allah liebt das und er ist damit zufrieden. Aber wenn wir dieses weder in Koran noch in Sunna finden, wer gibt uns das Recht zu behaupten, dass wer das liebt? Allah Azza wa Jal bedeutet, wir haben für wen entschieden? Für Allah wa liyadu billah. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht, dass du dich mit wen auf eine Stufe tust? Gefährlich oder nicht? Und das alles durch Unwissenheit. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir nicht unsere Religion lernen, wir werden Schirk machen, ohne dass wir es wissen. Möge Allah uns bewahren. Schaut, was Fudayl, Al-Fudayl ibn Iyad sagt. Man ahabba sahiba bid'a, ahbata Allahu amala, wa akhraja nur al-Islam min qalbi. Allahu Akbar. Wer einen Erneuerer liebt, einen Bid'a-Träger, so vereitelt Allah alle seine Taten und er entzieht ihm das Licht des Islam aus seinem Herzen. Wenn du jemanden liebst und es ist bekannt von dieser Person, dass er gegen die Sunna handelt und du liebst ihn, so wird Allah Azza wa Jal die Taten von dir vereiteln und dir das Licht des Islam aus dem Herzen nehmen. Frage, wer von euch liebt einen, der Bid'ah macht? Wer? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und möge Allah uns zu denjenigen gehören, die niemanden für das lieben, was gegen Koran und Sunna ist. Imam Malik rahimullah ta'ala sagt, man ibtada'a fil islami bid'ah, yaraha hasana, faqad za'ama anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam khana risala. Derjenige, der im Islam eine Bid'ah macht und er behauptet, dass dieses eine gute Bid'ah ist, wie die Leute heute, so hat er behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten. Warum? Alles, was uns zum Paradies näher bringt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt. Und alles, was uns dem Höllenfeuer näher bringt, alles, was uns dem Höllenfeuer näher bringt, hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gezeigt. Also, du behauptest, er hat uns doch nicht alles gezeigt, weil du Taten machst, die er dir nicht gezeigt hat. Und offenbar sind das Taten nach deinem Ermessen, die uns zum Paradies näher bringen. Antwort, Lügner oder nicht? Ja, wallah. Antwort, Lügner, liebe Geschwister. Und hören wir abschließend an, was die Bid'ah-Taten bewirken. Die Gefährlichkeit ist da, liebe Geschwister. Schaut mal. Jemand bringt ein Schlachtopfer vor dem Termin. Wir wissen, Schlachtopfer bringt man zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja oder nein? Okay. Ich sage, morgen werde ich mein Schlachtopfer bringen. Ha, jetzt eine Frage. Schlachtopfer ist vom Islam, ja oder nein? Jetzt passt auf. Ist vom Islam. Aber wenn du es zu einem anderen Zeitpunkt machst, immer noch vom Islam? Nein. Zumindest nicht. Schlachtopfer. Zumindest nicht, wenn du dieses als Schlachtopfer, als Udhiyah, jetzt nicht nur zum Fleisch, zum Essen, sondern du siehst das als Schlachtopfer und sagst, ich kann das auch zu diesem Zeitpunkt machen. So hast du was gemacht? Eine Bidda. Warum sage ich euch das, liebe Geschwister? Weil manche Leute, der kommt und sagt dir, der will mir das Wesen einer Sache verbieten. Was heißt das Wesen einer Sache? Schlachtopfer, haben wir gesagt, ist vom Islam. Gibt es die Grundlage in Sunna und auch in Koran? Okay. Jetzt kommt er und er schlachtet zu einem anderen Zeitpunkt. Dann sagst du ihm, nein, mach das nicht. Er sagt dir, er verbietet mir was? Das Schlachtopfer. Schaut mal, so ist ihr Argument. Oder jemand betet anders als die Regeln des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dann sagst du ihm, achi, das ist eine falsche Art zu beten. Der sagt dir, guck dir den an, der trägt einen Bart und Jalabiya und möchte nicht, dass ich bete. Einer liest Koran auf den Toten. Du sagst ihm, achi, du darfst nicht Koran auf den Toten lesen. Er sagt, schau mal, der verbietet mir was? Das Koran lesen. Merkt ihr, wie? Guck mal, warum meinte ich das Wesen einer? Im Grunde genommen, Koran und Sunna bestätigt Koran und Lesen. Bestätigt Schlachtopfer. Bestätigt Gebet. Aber was bestätigt es nicht? Die falsche Art und Weise. Richtig oder nicht? Ah, jetzt kommen wir in ein Gebiet herein, wo die Leute zu dir kommen und sagen, der verbietet mir das Wesen einer Sache. Antwort, nein, wir verbieten dir nicht das Wesen einer Sache. Wir verbieten dir die Art und Weise, es so auszuführen, wie du es gerade machst. Das ist verboten, liebe Geschwister. Du kannst auch nicht zum Jum'ah kommen und sagen, heute bin ich motiviert und du betest 4 Rakat. Nur weil du heute einen guten Tag hast, liebe Geschwister. Deswegen, wer Bid'ah macht, lügt über Allah und seinen Gesandten. Der greift das Prophetentum an, indem er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht alles verkündet hat. Und der gibt den Sahaba radiallahu anhum, die die Religion reingehalten haben, eine Absage, dass er die Religion so verstehen will, wie sie, liebe Geschwister. Und wer Bid'ah macht, der stiftet Unheil in der Religion ein, an. Und bitte sagt mir, warum haben wir diese Gruppen bekommen, alle, die wir jetzt haben? Weil manche Leute was gemacht haben? Hä? Was haben sie gemacht? Bid'ah. Bid'ah. Und zwar Bid'ah, die zum Dalal führt, zum Irrgehen führt. Und so haben wir heute die vielen, vielen Gruppierungen. Und die ärmsten Jugendlichen heute, Wallahi, die kommen und die wollen was Gutes machen. Und dann hören sie 50 Aussagen. Und was wird mit ihnen passieren nach einer Zeit? Sie schmeißen das Handtuch hin und sagen, der sagt so, der sagt so, der sagt so. Hätten sie ihre Religion gelernt, dann wären sie nicht in dieses Zweifelsfeld gekommen. Aber weil wir auch nicht unsere Religion lernen, lassen wir uns von jedem erzählen, was er uns auch erzählen will. Möge Allah Azza wa Jal uns Verständnis in der Religion geben. Möge Allah Azza wa Jal uns zu wahren Anhängern des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam machen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.